Europa sorgt sich um die entfesselten Kräfte des Islam. Dabei passiert gleichzeitig etwas, was erstaunlich wenig beachtet wird. Immer neue christliche Bewegungen entstehen, evangelikale, pfingstlerische, orthodox-katholische Bewegungen. Sie haben in Amerika, Afrika und Asien großen Zulauf. Die demografische Mitte des Christentums liegt nicht länger in Europa, sondern in Nigeria, sagte uns Gerd Rüppel, früher Mitglied beim Ökumenischen Rat der Kirchen, heute Dozent für ökumenische Theologie an der Universität Helsinki. Um dieses westafrikanische Nigeria soll es heute gehen. Wir sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Hofer, die lange in Nigeria gelebt hat. Zuvor, um einen unmittelbaren Eindruck zu gewinnen, Rüdiger Mark mit einer Reportage aus Makurdi in Nigeria. Er wurde dort Zeuge der Missionierungsveranstaltung eines Deutschen der Pfingstkirche, der vergeblich versucht hatte, in Deutschland zu missionieren und also nach Afrika auswanderte. Makurdi, eine Provinzstadt in Nigeria. Hier wird in ein paar Stunden Reinhard Bonke evangelisieren, wie er es nennt, seinen Kreuzzug führen für Jesus. Ein staubiges Feld, eine riesige Bühne, Atmosphäre wie beim Popkonzert, nur dass viele Besucher eine Bibel in der Hand halten. 3 Stunden beten, rufen und brüllen die Anheizer auf die Menge ein, in der Helfer rumgehen und neue Anhänger einsammeln. Die Gläubigen stehen in Gruppen zusammen und warten. Viele beten inbrünstig. Abends um 6 kommt Reinhard Bonke. Er hat in der Residenz des Gouverneurs genächtigt und wird in eine Limousine gefahren. Dahinter ein Konvoi, der eines Staatspräsidenten würdig wäre. Als letztes ein Pickup mit Soldaten und aufgepflanzten Maschinengewehr. Reinhard Bonke, ein Mann besten Alters, mittelgroß, geföhnte braune Haare, Brille mit Goldgestell, dunkler Anzug, blaues Hemd. Dann legt er los. Dieser Tag ist der Tag der Errettung. Dieser Tag ist euer Tag der Errettung. Und dieser Tag ist euer Tag des Wunders im Namen Jesu. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil Jesus in Makurdi ist. Die nächste Stunde geht es um Jesus, um Jesus und um Jesus. Danach wird die Menge gesegnet. Jetzt geht's ans Heilen. Die zentrale Tätigkeit, die Jesus durch seinen Prediger Reinhard Bonke zu verrichten hat. Erlösung nicht nur für die Seele und von der Hölle, sondern auch von Krankheit und Siechtum. Das erwarten die Menschen von Bonke und er verspricht sofortiges Heil und ein paar Wunder. In a minute we are going to pray. Wir werden jetzt gleich beten und ich werde verschiedene Krankheiten aufrufen. Wenn ich hier zu predigen beginne, wird Jesus in dieser großen Menge Menschen umhergehen und ich will, dass alle wissen, Jesus kommt nicht zu deinem Nachbarn, er kommt zu dir. Ihr werdet heute Abend nicht nur ein Wunder sehen, ihr werdet eines empfangen. Jesus hat viel zu tun. Im Verlauf der nächsten 10 Minuten soll er von Darmschwäche über Schwindelanfälle, Malaria, Krebs, AIDS und TBC alles heilen, was Menschen so zustoßen kann. Er beginnt mit Augenkrankheiten. Seid von allen Augenkrankheiten jetzt geheilt im Namen von Jesus. Nehmt eure Heilung jetzt an. Ihr seid jetzt im Namen von Jesus geheilt. Wie zum Beweis werden angeblich Geheilte nach vorne auf die Bühne geschleppt und vorgeführt. Ex-Blinde, Ex-Lahme. Die Stimmung kippt fast über vor Begeisterung. Die Gemeinden der umliegenden Städte dürfen sich über viele neue Mitglieder freuen, die sich in die Listen der Werber eintragen, die noch immer unter den zehntausenden Menschen unterwegs sind. Oben auf der Bühne singt ein Gospelchor, wie mächtig Jesus doch ist. Dann werden Bonke-Devotionalien verkauft. Dann ist die Show zu Ende. Bonke rauscht ab, grelle Scheinwerfer beleuchten das staubige Feld. Rundherum schummriges Licht aus Karbidlampen. In Makurdi gibt es zu wenig Strom, deshalb werden die Straßen nachts nicht beleuchtet. Das hat Jesus noch nicht abgestellt. Eine Massenevangelisation in Makurdi in Nigeria, miterlebt von Rüdiger Mark. Im Studio zu Gast die Politikwissenschaftlerin Katharina Hofer, die über afrikanische Kirchen promoviert hat. Frau Hofer, ein Missionar fährt vor wie ein Staatschef, gebärdet sich als verbaler Einpeitscher vor einer Menschenmenge, inszeniert öffentliche Heilungen. Ist das eine typische Szene für Nigeria, vielleicht für andere afrikanische Staaten auch? Ja, das ist eine typische Szene für diese Massenveranstaltungen, wie man sie wirklich überall in Afrika, auch auf dem Land, immer wieder sehen kann. Es ist nicht typisch für die Pfingstbewegung als solche. Also das, was sich in Gemeinden an einem ganz normalen Sonntag abspielt, das ist natürlich irgendwie auch authentisch, mhm, im Gegensatz zu dieser perfekt durchorganisierten Inszenierung, bei der man auch nichts dem Zufall überlässt. Es sind auch Schauspieler, die da auf die Bühne kommen. Das weiß das Publikum auch. Da geht es auch nicht um die Frage, so sehr ist das echt oder nicht, sondern um die Massenpsychologie und um die Unterhaltung auch. Man hat gehört im Hintergrund die Musik. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag in Makurdi zu hören bekommt. Das ist dann wirklich auch allererste Sahne. Man hat ja auch dem Autor Rüdiger Mark einen gewissen ironischen Unterton angemerkt. Man ist auch geneigt, als europäischer Hörer das auch amüsant zu finden. Hört ein Nigerianer das genauso oder er findet das genauso amüsant? Oder will auch darauf hinaus, wie ernst sind die religiösen Inhalte, um die es ja letztlich geht? Wie ernst werden die genommen? Ich glaube sowohl als auch. Man nimmt das sehr ernst, aber durchaus auch wiederum mit einem gewissen Humor. Wenn dann irgendwie eine spektakuläre Heilung stattfindet, dann sind die Leute begeistert, aber auch durchaus auch amüsiert auf eine Art. Es ist aber tatsächlich auch so, wie in dem Beitrag beschrieben, dass dann ganz viele sich melden, sie möchten bekehrt werden, sie möchten einer solchen Kirche beitreten und das natürlich durchaus dann auch eine ernste persönliche Bekehrung ist. Ja, wir haben in unserer kleinen Gesprächsreihe hier im Deutschlandradio Kultur immer wieder gehört, dass die Pfingstkirchen so boomen in Afrika. Warum ist das so? Es gibt in Afrika so etwas wie ein religiöses Revival. Das heißt, es gab auch dort nach der Unabhängigkeit in den 60er, 70er Jahren Säkularisierungstendenzen, wie auch in Europa, wie auch in Amerika. Es ist insgesamt aber boomt die Religion, wenn man so will. Und dann gibt es nochmal eine Verschiebung innerhalb der Religionen weg von den etablierten sogenannten Amtskirchen oder Mainline Churches, der etablierten Religion, der Gemeinschaft der Eltern hin zu diesen Erweckungsbewegungen. Gerd Rüppel von der Universität Helsinki hat uns gesagt, die demografische Mitte des Christentums liegt nicht länger in Europa, sondern in Nigeria. In Nigeria gibt es im Norden vor allem Muslime, im Süden sind christliche Kirchen in der Überzahl. Angehörige beider Religionen konkurrieren um ihren politischen Einfluss. Sie haben in Nigeria gelebt. Wie haben Sie diese Konkurrenz erlebt? Es gibt in Nigeria seit etwa 20 Jahren immer wieder sogenannte kommunale Unruhen zwischen Christen und Muslimen. Der Konflikt ist häufig als Religionskonflikt beschrieben worden im Zusammenhang mit der Einführung der Scharia im Norden. Im Kern ist es aber sicherlich kein religiöser Konflikt, sondern ein Konflikt um Ressourcen. Es gibt in Nigeria eine Regelung in der Verfassung, dass sogenannte Einheimische bestimmte Privilegien beim Zugang zu staatlichen Fördergeldern, Stipendien, Studienplätzen, Jobs im öffentlichen Dienst und so weiter haben. Und diese Einheimischen, das sind nicht etwa Leute, die seit so und so vielen Generationen an einem bestimmten Ort leben, sondern das sind Angehörige bestimmter Sprach- oder Volksgruppen, die man als Einheimische in einem bestimmten Bundesland identifiziert. Das ist also schon in der Verfassung angelegt und in der Verfassung gibt es auch bestimmte Privilegien für einzelne Religionsgemeinschaften. Das ist nicht nur in Nigeria, das gibt es auch in anderen afrikanischen Ländern, vor allem in ehemaligen britischen Kolonien, wo man solche Sonderregelungen in die Verfassung geschrieben hat, um Minderheiten zu berücksichtigen und so weiter. Könnte Nigeria als Beispiel dafür herhalten, dass die These Samuel Huntings vom Kampf der Kulturen sich doch bewahrheitet? Huntington spricht von zwei verschiedenen Konfliktszenarien. Auf der einen Seite, auf der globalen Ebene, spricht er von ideologischen Konflikten. Und dann auf der Mikroebene, auf der lokalen Ebene, spricht er von Konflikten zwischen ethnischen und eben dann auch religiösen Gemeinschaften. Und er sagt dann ganz konkret, dass in Zukunft diese Konflikte vor allem zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ausgetragen werden. Und hat natürlich mit dieser Prognose nicht so ganz Unrecht gehabt. Fragwürdig ist vielleicht seine Ursachenbenennung, dass der Islam eine besonders aggressive oder gewaltbereite Religion ist. Wenn man sich Nigeria als Beispiel anschaut, dann findet man, dass der Konflikt eine starke materielle Komponente hat, dass er auch historisch gewachsen ist, sich teilweise aus der Rechtsgeschichte des Landes ergibt. Es ist allerdings kein Religionskonflikt im engeren Sinne, worunter ich mir vorstellen würde, dass man wirklich der Überzeugung ist, man ist näher an der Wahrheit als die anderen und man hat ein göttliches Mandat oder die Pflicht, die anderen davon zu überzeugen, notfalls auch mit Gewalt. sondern es geht in erster Linie um Ressourcen, um Zugang zu Privilegien, zu staatlichen Geldern und so weiter. Und die Religion ist ein Instrument, das sich natürlich im Kontext mit dieser globalen ideologischen Ebene, die Huntington erwähnt, auch verselbstständigen kann. Also diese Gefahr besteht schon. Und wie geht man damit um? Unternimmt man irgendetwas, dass das nicht so passieren wird? Ja, es gibt sicherlich viele Initiativen von Religionsvertretern, auch von Politikern und natürlich von Nichtregierungsorganisationen zum interreligiösen Dialog. Das ist allerdings immer nur bedingt hilfreich. Man gewinnt natürlich für diese Dialoge immer vor allem solche Kräfte in der Gesellschaft, die ohnehin eher gemäßigt sind und die eben auch zur Kommunikation bereit sind und die extremen Kräfte, die eben auch Interesse an gewaltsamen Auseinandersetzungen haben, die auch häufig gar nicht mal zentral ihre Religionsgemeinschaften repräsentieren, sondern oft auch am Rande stehen, die kann man natürlich schwer für solche Dialoge gewinnen. Ja. Christentum und Islam in Nigeria, ein Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Hofer. Ein Artikel von ihr: Entsteht in Afrika ein militantes Christentum, ist nachzulesen in dem Heft 3 der Reihe Stimmen der Zeit, Heft 3 des Jahres 2006, auch im Internet veröffentlicht. Morgen geht es an dieser Stelle um 14:10 Uhr um die neuen Christen in Asien.